Du kennst endlich mit mich gut gehen, muss nicht gehen für mir danach. Ich lass dich nun nicht losgehen für das Ende von der Nacht. Opa! Tanz mit mich tot morgen früh. Tanz mit mich die ganze Nacht. Tanz mit mich tot morgen früh. Tanz mit mich die ganze Nacht. Denn mit was für uns kommen geht, als ein neuer Tag entsteht, sag ich beschliss noch mal, ich hau an dich. Het is nu al middernacht, ik heb voor jetzt op dich gewacht. Pak mich stief, ik vas en lach. Liefste, du maakst mich geen verwiet, want wir raken elkaar niet kwiet. Morgen hebben wir alle Tanz mit mich tot morgen früh. Tanz mit mich die ganze Nacht. Und pack mich heim, tanz mit mich. Das ist Tag, ich würd wie ich. Bin gleich, tot der Sonne auf Köln. Tanz mit mich tot morgen früh. Tanz mit mich die ganze Nacht. Denn mit was für uns kommen geht, als der neue Tag uns steht, sag ich beschliss noch mal, ich hau von dir.